Es ist Sommer. Philipp steht im Leipziger Hauptbahnhof, um Geld abzuheben. Vor mir in der Schlange am Geldautomaten stehen drei schwarze Männer. Meine ersten Gedanken: Wissen die nicht, wie der zu bedienen ist? Wahrscheinlich holen sie heute das Geld ab, das der Staat ihnen überwiesen hat. Mein zweiter Gedanke: Auweia, das ist Rassismus bei der Arbeit. Ich war erschrocken. So deutlich hatte ich noch nie gefühlt, welche Dimension Alltagsrassismus hat. Ich halte mich für vergleichsweise reflektiert, hatte die Rassismusdebatte wahrgenommen und Bücher zum Thema gelesen. Und doch wirkten offensichtlich diese Vorurteile in mir. Vorurteile, die anderen Menschen das Leben zur Hölle machen können. Ich kam mir da in der Schlange am Geldautomaten grobschlächtig vor und unterkomplex. Ich musste an einen Schulfreund mit westafrikanischem Vater denken. Was hat der sich für Sprüche anhören müssen? Auch von mir. Sie waren witzig gemeint, er war ja mein Freund. Aber sie müssen wehgetan haben. Er ist in Deutschland geboren, aber er sei immer der andere, hat er mir mal gesagt. Nach dem Studium ist er nach Westafrika ausgewandert. 35 Jahre später, also am Geldautomaten, dieselben Muster. Alltagsrassismus ist, im Verbund mit strukturellem Rassismus, ein großes Problem in Deutschland. Jeden Tag werden Menschen in Deutschland benachteiligt, beleidigt, offen oder subtil herabgewürdigt und, mitunter wohlmeinend, ausgegrenzt, weil sie etwa aufgrund ihres Aussehens, ihres Namens oder ihrer Kleidung als anders gelesen werden als die weiße Mehrheit im Land. Menschen sind hier geboren und aufgewachsen, werden aber täglich als Fremdkörper markiert, indem wir sie fragen, woher sie oder ihre Eltern denn kommen. Bewerbungen landen im Mülleimer, weil der Name des Absenders nicht deutsch klingt. 90%, fast die gesamte Bevölkerung, erkennt Rassismus als Realität in Deutschland an. Und nur ein gutes Drittel hatte noch nie, weder direkt noch indirekt, mit manifestem Rassismus zu tun. Eine Demokratie lebt aber davon, dass alle gehört und respektiert werden, auch und vor allem Minderheiten. Schon in seinem institutionellen Aufbau hat Deutschland dies nur leidlich sichergestellt. Rassistische Ausgrenzung und Abwertung finden sich bei der Polizeiarbeit, im Bildungswesen oder im Gesundheitssystem. Wenn Millionen von Menschen in ihrem Alltag ausgeschlossen, übersehen, beleidigt und benachteiligt werden, bedroht dies das Fundament einer demokratischen Gesellschaft. Das ist struktureller Rassismus, der in unseren Annahmen, Vorurteilen und Impulsen zum Ausdruck kommt. Wir haben uns gefragt, was wir zur Lösung dieses Problems beitragen können. Zwei weiße Mittelstandsmänner jenseits der 40. Als Angehörige der Mehrheitsgesellschaft waren wir schon aus Prinzip nie Objekt von Diskriminierung. Denn um andere Menschen zu behindern, auszugrenzen und zu ignorieren, braucht es Macht. Und diese Macht liegt immer bei der privilegierten Mehrheit. Dieses Nachwort richtet sich daher vor allem an eben jene. An Menschen, die im Alltag nicht direkt von Rassismus betroffen sind und daher nicht gezwungen sind, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Wie gesagt, es gibt Stellschrauben, an denen man drehen kann, um rassistische Diskriminierung einzudämmen. Natürlich müssen antirassistische Vereine und Initiativen mehr Geld bekommen. Natürlich sollte der Begriff Rasse aus dem Grundgesetz gestrichen werden, weil wissenschaftlich belegt ist, dass es keine Menschenrassen gibt. Aber das ist der Staat. Hier geht es darum, was jede und jeder von uns tun kann gegen rassistische Impulse und Denkmuster. Alltagsrassismus ist mit einer Gesetzesnovelle nicht zu fixen. Weil Rassismus in unseren Institutionen und den Grundlagen unseres Denkens so tief verwurzelt ist, ist er auch in den Köpfen verankert und beeinflusst die Wahrnehmung wie auch das Handeln von Menschen, die nie Probleme haben wegen ihres Geschlechts, ihrer Herkunft, ihrer Muttersprache oder der Pigmentierung ihrer Haut und die deshalb privilegiert sind, selbst wenn sie das gar nicht so empfinden. An Sie wenden wir uns mit diesem Appell. Beschäftigt euch mit dem Thema. Lest die Bücher von Alice Hasters, Kybra Gümüşay und Noah So. Überprüft euch selbst. Denn wir leben, wie die Autorin und Trainerin Tupoka Ogette es in ihrem Buch Exit Racism nennt, im Happy Land. Das ist der Teil Deutschlands, in dem Rassismus immer ein Charakterfehler der anderen ist. Der Nazis, der rechten Schläger, der AfD. Rassismus ist im Happy Land eine Menschheitsgeißel, die man natürlich verabscheut oder aber bewusst praktiziert. Ansonsten spielt Rassismus in unserem Happy Land keine große Rolle, denn wer wählt schon AfD?